Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter Jahwe gab ein Gesetz. Er sagte, sag den Israeliten. Sie sollen eine rote Kuh bringen. Die Kuh muss perfekt sein. Sie darf keinen Fehler haben. Sie dürfte noch nie ein Joch tragen. Dritter gebt die Kuh Eliasa, dem Priester. Bringt sie vor das Lager. Dort soll man sie schlachten. Eliasa soll zusehen. Vierter Eliasa, der Priester, nimmt etwas Blut. Er nimmt es mit seinem Finger. Er sprengt es siebenmal. Er sprengt es vor das Zelt Gottes. Fünfter danach verbrennt man die Kuh. Eliasa soll zusehen. Man verbrennt ihr Fett, ihr Fleisch und ihr Blut. Auch ihren Mist verbrennt man. Sechster der Priester nimmt Zedernholz. Er nimmt Ysop und roten Stoff. Er wirft alles ins Feuer. Dort brennt die Kuh. Siebter der Priester muss seine Kleider waschen. Er muss sich baden. Dann darf er ins Lager gehen. Aber er ist unrein bis zum Abend. Achter der Mann, der die Kuh verbrannt hat, muss sich auch waschen. Er muss seine Kleider waschen. Er ist unrein bis zum Abend. Neunter ein reiner Mann sammelt die Asche der Kuh. Er legt sie außerhalb des Lagers. Er legt sie an einen sauberen Ort. Die Asche ist für Reinigungswasser. Es ist ein Opfer für Sünden. Zehnter der Mann, der die Asche sammelt, muss sich waschen. Er ist unrein bis zum Abend. Dieses Gesetz gilt immer. Es gilt für Israeliten und Fremde. Elfter, wer einen toten Menschen berührt, wird unrein. Er ist sieben Tage lang unrein. Zwölfter, er muss sich am dritten Tag reinigen. Er muss sich am siebten Tag reinigen. Dann wird er sauber. Wenn er sich nicht reinigt, bleibt er unrein. Dreizehnter, wer einen Toten berührt und sich nicht reinigt, macht Gottes Haus schmutzig. Dieser Mensch muss Israel verlassen. Er bleibt unrein. Das Reinigungswasser wurde nicht auf ihn gesprenkelt. Vierzehnter, wenn jemand in einem Zelt stirbt, gilt diese Regel. Jeder, der das Zelt betritt, wird unrein. Jeder, der im Zelt ist, wird unrein. Er ist sieben Tage lang unrein. Fünfzehnter, jedes offene Gefäß wird unrein. Wenn kein Deckel darauf ist, wird es unrein. Sechzehnter, wer draußen einen Toten berührt, wird unrein. Wer ein Skelett oder ein Grab berührt, wird unrein. Er ist sieben Tage lang unrein. Siebzehnter, für den unreinen Menschen nimmt man Asche. Die Asche kommt vom Opfer. Man gießt frisches Wasser darüber. Das Wasser ist in einem Gefäß. Achtzehnter, ein reiner Mann nimmt Ysop. Er taucht ihn ins Wasser. Er sprengt das Wasser auf das Zelt. Er sprengt es auf alle Dinge im Zelt. Er sprengt es auf die Menschen im Zelt. Er sprengt es auf den, der einen Toten berührt hat. Neunzehnter, der reine Mann sprengt Wasser auf den unreinen Mann. Er tut es am dritten Tag und am siebten Tag. Am siebten Tag wird der unreine Mann sauber. Er muss seine Kleider waschen. Er muss sich baden. Am Abend ist er rein. Zwanzigster, wenn jemand unrein ist und sich nicht reinigt, muss er die Gemeinschaft verlassen. Er hat Gottes Heiligtum schmutzig gemacht. Kein Reinigungswasser wurde auf ihn gesprenkelt. Darum ist er unrein. 21. Dieses Gesetz gilt immer für euch. Wer das Reinigungswasser sprengt, muss seine Kleider waschen. Wer das Reinigungswasser berührt, wird unrein. Er ist unrein bis zum Abend. 22. Alles, was der unreine Mann berührt, wird unrein. Wer den unreinen Mann berührt, wird auch unrein. Er ist unrein bis zum Abend.